Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Oh, how we need to learn to love. Oh, wie sehr müssen wir doch lernen zu lieben. Not to bring shame to any one of our brothers and sisters. Und unseren Brüdern und Schwestern nicht zu beschämen. Look what he continues to say. Schau, wie es weiter heißt. Nor does it selfishly seek its own honor. Noch sucht sie selbstsüchtig ihre eigene Ehre. I've literally been fighting this teaching about honor in the church for longer than I've been married. Ich bekämpfe die Lehre über Ehre in der Gemeinde bereits länger, als ich verheiratet bin. Honor your leader, honor your pastor. Ehre deinen Leiter, ehre deinen Pastor. And the one who preaches it is the leader and the pastor. Und derjenige, der das predigt, ist der Leiter oder Pastor. You know, and I've been fighting it since before I was married, since the 80s. Dagegen kämpfe ich schon seit den 80ern, noch bevor ich verheiratet war. Because love will never seek its own honor. You can't preach it. People need to honor you. Denn Liebe sucht niemals die eigene Ehre. Du kannst den Leuten also nicht predigen, dass sie dich ehren sollen. Now, is it biblical to honor? Ist es biblisch zu ehren? Yes. Ja. But look at this. Aber schau mal. Is it biblical for the wife to submit to the husband? Ist es biblisch, dass die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll? In the right way, yes. Auf die richtige Weise, ja. But it's not for the husband to preach to his wife to submit to him. Aber der Mann soll seiner Frau nicht predigen, dass sie sich ihm unterordnen soll. For the husband it is to live what he is told to live. Love her like Jesus loved the church. Der Mann soll so leben, wie geschrieben steht, nämlich die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. It's biblical to honor. Es ist biblisch zu ehren. So what the leader needs to do, he needs to simply apply 1 Peter 2:17 to himself. Der Leiter muss also 1. Petrus 2:17 auf sich selbst anwenden. It says honor all men. Da steht, ehrt jedermann. So if the pastor or the leader lives a life where he honors everybody. Wenn also der Leiter oder Pastor ein Leben führt, in dem er jeden ehrt. First of all, he doesn't have to preach that leaders should be honored. Dann muss er erstens nicht predigen, dass Leiter geehrt werden sollen. Because people will follow his model. Denn die Leute werden seinem Vorbild folgen. Secondly, he now walks in love. Zweitens wandelt er jetzt in Liebe. Because love will never seek its own honor. You don't do anything to get honored. Denn Liebe sucht niemals die eigene Ehre. Du machst nichts, um Ehre zu bekommen. Think about this. Denk mal nach. Is there a desire in your heart that people honor you? Gibt es einen Wunsch in deinem Herzen, dass Menschen dich ehren? But Reinhard, is the desire wrong? Aber Reinhard, ist der Wunsch falsch? I believe it is. Ich glaube schon. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. If in your heart is a desire to be honored by people, wenn in deinem Herz ein Wunsch ist, von Menschen geehrt zu werden, you're actually going to seek honor from people. Dann wirst du auch Ehre bei Menschen suchen. That's how the heart works. So funktioniert das Herz. And you are not supposed to seek honor. The moment you do, you're not walking in love. Du sollst aber keine Ehre suchen, denn in dem Moment lebst du nicht in Liebe. And then comes Daniel and my favorite of the 15 attributes. Jetzt kommt Daniels und mein Favorit von allen 15 Attributen. I think it's been one of our favorites. Ich denke, es ist eines unserer Lieblinge. Love is not easily irritated. Liebe ist nicht leicht reizbar. So, I have a question. Ich habe also eine Frage. Who irritates you? Wer regt dich auf? Ah, man, he keeps doing that. He's so irritating. Ah, Mann, er macht das ständig. Er ist so nervig. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Whether people are irritating or not is not the issue. The issue is whether you are allowing it to irritate you. Die Sache ist nicht, ob Leute nervig sind oder nicht. Die Sache ist, ob du erlaubst, dass es dich aufregt. If you're easily irritated, you don't love. Wenn du leicht reizbar bist, dann liebst du nicht. Isn't it strange how clear Paul is? Ist es nicht seltsam, wie klar Paulus ist? Paul doesn't say, hey guys, if you are right and they are wrong, then I understand you will be irritated, but try to be a little bit less irritated. Paulus sagt nicht, hey Leute, wenn ihr recht habt und sie im Unrecht sind, dann verstehe ich, dass ihr euch aufregt, aber versucht ein bisschen weniger gereizt zu sein. No, he simply says, if you're easily irritated, you don't love. Bottom line. Nein, er sagt einfach, wenn du schnell genervt bist, dann liebst du nicht. Punkt. Do you know, once I understood this attribute, I said, all right, I'm going to stop letting people irritate me. Als ich diese Eigenschaft verstand, sagte ich, okay, ich werde aufhören, anderen zu erlauben, mich zu nerven. Now listen. Jetzt hör zu. I'm going to tell you a little secret here. Ich werde dir ein kleines Geheimnis erzählen. There are a lot of people that I have to do with every day that are very irritating. Ich habe jeden Tag mit vielen Leuten zu tun, die total nervig sind. They really are. Das sind sie wirklich. Don't worry, not the ones who live in my house. Keine Sorge, nicht die, die in meinem Haus leben. But because we deal with people, our life is people. sondern weil wir mit Menschen arbeiten. Unser Leben sind Menschen. So, the Bible doesn't say love doesn't meet people who are irritating. Die Bibel sagt nicht, Liebe trifft sich nicht mit Menschen, die nervig sind. The Bible simply says love is not easily irritated. Die Bibel sagt einfach, Liebe ist nicht leicht reizbar. You might have to do what I have to do. Vielleicht musst du das tun, was ich tun muss. Meditate those 15 attributes and write them on your heart. Über die 15 Eigenschaften der Liebe meditieren und sie auf dein Herz schreiben. See yourself as a person who stops being easily irritated. Sieh dich selbst als jemand, der aufhört, leicht reizbar zu sein. Listen. Hör zu. Just think. Denk einmal. I'm European living in Brazil. Ich bin Europäer und lebe in Brasilien. The very culture of Brazil is irritating to me. Allein die Kultur ist irritierend für mich. And probably the culture of Europe is irritating to the people that I work with. Und wahrscheinlich ist die europäische Kultur irritierend für die Leute, mit denen ich arbeite. Think about it. Denk darüber nach. You know what I had to learn to write on my heart that if I'm irritated, I'm not walking in love. Weißt du, ich musste lernen, auf mein Herz zu schreiben, dass ich nicht in Liebe lebe, wenn ich genervt bin. So. Also. The one who irritates me most in our house anyhow is the dog. Der, der mich am meisten in unserem Haus nervt, ist der Hund. Because he's emotionally extremely needy. Denn ist extrem emotional bedürftig. But even him, I'm not allowed to irritate me. Aber selbst über ihn darf ich mich nicht ärgern. So, you need to go into your heart zone. Du musst also in deine Herzenszone gehen. And you need to see yourself as the person. Und du musst dich selbst als jemand sehen. Who does not get irritated no matter who does what. Der nicht reizbar ist, egal wer was tut. You know, for sure, one of the greatest keys for me to walk in love has been this. Für mich war mit Sicherheit einer der größten Schlüssel, um in Liebe zu leben, folgendes. First of all, I just understood that if I don't love, I have failed. Erstens, zu verstehen, dass ich gescheitert bin, wenn ich nicht in Liebe lebe. I said that to myself, I don't know how many hundreds of times. Keine Ahnung, wie viele hundertmal ich mir gesagt habe. Reinhard, if at the evening when you go to bed, it doesn't matter how many people you healed and how much you prophesied, you haven't loved, you have failed. Reinhard, am Abend, wenn du ins Bett gehst, ist es egal, wie viele Leute du geheilt oder wie viele prophetische Worte du hattest. Wenn du nicht geliebt hast, dann bist du gescheitert. That's the first thing that really helped me. Das ist das Erste, was mir wirklich geholfen hat. And then the second thing, I wrote down the 15 attributes of love, I don't know, 25, 30 years ago? Das Zweite ist, dass ich vor circa 25 bis 30 Jahren die 15 Attribute der Liebe aufschrieb. I wrote them on an index card. Ich schrieb sie auf eine Karteikarte. I had that card with me every day. Und diese Karte trug ich jeden Tag bei mir. And I still do. Bis heute. Meanwhile, the card has been worn out. I had to rewrite it many times. Mit der Zeit ist die Karte abgenutzt und ich musste sie mehrmals neu schreiben. But I still have it. Aber ich habe sie noch immer. Every morning, it's on the desk that's next to my chair where I spend time with Jesus. Jeden Morgen liegt sie auf dem Tisch neben dem Sessel, auf dem ich Zeit mit Jesus verbringe. And whenever I travel, I always take my backpack because all my most important things are in there and that card is in my backpack too. Und immer wenn ich reise, nehme ich meinen Rucksack mit, denn alle meine wichtigsten Sachen sind da drin und diese Karte ist auch drin. So meditate. Also meditiere. If you're easily irritated, say, oh my God, I don't even love. Wenn du leicht genervt und gereizt bist, dann sage, oh mein Gott, ich liebe gar nicht. And then you write images on your heart that people do all the irritating stuff and you remain calm and kind and loving. Und dann schreibst du Bilder auf dein Herz, dass du ruhig und liebevoll bleibst, wenn Leute alle möglichen nervigen und ärgerlichen Sachen machen. It doesn't work just to say, I'm gonna stop being irritating. But if you see yourself in the heart as a person who is not irritated, you will actually be that person. Aber wenn du dich selbst im Herzen als eine Person siehst, die sich nicht ärgert, wirst du tatsächlich diese Person sein. See you tomorrow. Bis morgen.